Deine Liebe kann ich nie bezahlen, Herr. Noch die Gnade, die du mir erzeigst, so sehr. Ja, du kümmerst dich um mich, denn dein Kind, o Herr, bin ich. Dafür sag ich dir von ganzem Herzen Dankeschön. Jesus, Dank sei dir allein. Jesus, treu will ich dir sein. Jesus, du bist alles mir. Jesus, folgen will ich dir. Herr, ich lob und preise dich aus Dankbarkeit. Du hast mich erlöst aus der Verlorenheit. Alles, Herr, hast du getan, dass ich ewig leben kann. Dankeschön, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Jesus, Dank sei dir allein. Jesus, treu will ich dir sein. Jesus, du bist alles mir. Jesus, folgen will ich dir. Herr, ich weiß, die Zeit ist nur von dir geliehen. Und ich merke, wie die Jahre schnell entfliehen. Ich will brauchbar sein für dich. Gib mir Kraft, o leite mich. Ich gehöre dir, o Herr, für alle Ewigkeit. Jesus, Dank sei dir allein. Jesus, treu will ich dir sein. Jesus, du bist alles mir.